Qualität hören, sondern auch ganz ohne Trailer wie diesen. Einfach über unsere Homepage anmelden, Menüpunkt Freunde. 60 Euro im Jahr und dafür ein besseres Hörerlebnis. Byte FM braucht euch. Danke. Byte FM. Es ist 17 Uhr. Die Nachrichten. Ich bin Doc Zeitler. Im Streit über das iranische Atomprogramm haben Deutschland, Frankreich und Großbritannien den Mechanismus zur Wiedereinführung von UN-Sanktionen ausgelöst. Das geht aus einem Brief der drei Länder hervor, der dem Sicherheitsrat der Vereinten Nationen zugestellt wurde. Dem Iran droht damit die Reaktivierung von Strafmaßnahmen, die im vergangenen Jahrzehnt aufgehoben worden waren. Zudem wäre nach Abschluss des Verfahrens auch das internationale Atomabkommen mit dem Iran endgültig Geschichte. Die Fraktionsspitzen von Union und SPD im Bundestag sind in eine zweitägige Klausur in Würzburg gestartet. Nach jüngsten Streitigkeiten in der Koalition wird erwartet, dass die allgemeine Basis der gemeinsamen Regierungsarbeit in den Blick genommen wird. An Symbolik hat es nicht gefehlt beim Auftakttermin. Die beiden Fraktionsvorsitzenden Spahn und Mirsch posierten zusammen mit CSU-Landesgruppenchef Hoffmann auf der traditionsreichen alten Mainbrücke für ein Selfie, damit auch wirklich alle begreifen, es geht bei der Klausur ums Brückenbauen. Das ist bei Schwarz-Rot auch dringend notwendig angesichts all der Patzer in der jüngeren Vergangenheit. Von der schwierigen Kanzlerwahl über die missglückte Kommunikation bei der Stromsteuer bis zur verkorksten Verfassungsrichterwahl. Aus Berlin Thomas Bleskin. Menschen sind heute beim Renteneintritt im Schnitt gut 2 Jahre älter als noch zur Jahrtausendwende. Im Schnitt mit 64,7 Jahren. Das geht aus dem Jahresbericht der Deutschen Rentenversicherung hervor. Zum Vergleich, im Jahr 2000 lag das Durchschnittsalter beim Renteneintritt noch bei 62,3 Jahren. Über 21 Millionen Rentnerinnen und Rentner leben laut Bericht in Deutschland. Das ist etwa jeder vierte Einwohner. Die Kassenlage der Rentenversicherung ist aktuell solide, so formuliert es die Chefetage. Allerdings gehen demnächst die geburtenstarken Jahrgänge in Rente, die sogenannten Babyboomer. Damit die Finanzen dann weiter solide bleiben, soll eine Kommission ab dem kommenden Jahr dafür Vorschläge erarbeiten. Die Rente erst ab 70 soll nach dem Willen von Union und SPD aber nicht kommen. So steht's jedenfalls im Koalitionsvertrag. Thomas Thonfeld, Redaktion. Zum Fußball. Die Bundesligisten Bayern München, Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt und Borussia Dortmund blicken heute gespannt nach Monaco. Im Fürstentum findet ab 18 Uhr die Auslosung für die Ligaphase der neuen Champions-League-Saison statt. Zum Wetter, die aktuelle Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes. Heute in einem breiten Streifen vom Südwesten über die Mitte bis in den Nordosten teils kräftiger Regen, örtlich auch Gewitter mit Hagel und Sturmböen. Im Laufe der Nacht klingen die Niederschläge häufig ab, bevorzugt im Süden teils schauerartig verstärkter, teils länger anhaltender Regen. Tiefstwerte zwischen 17 und 9 Grad. Morgen vor allem in der Osthälfte noch teils starker Regen, später auch im Süden und Westen Schauer und Gewitter. Dazu kühler bei 18 bis 25 Grad. Das waren die Nachrichten. Hier im BYTE-FM-Programm folgt jetzt eine Wiederholung der Sendung School of Rock mit Christian Thiaben. Die School of Rock vom 7. Mai 2017 widmet sich der Band The Jam. Der Bassist von The Jam, Bruce Foxton, wird am 1. September 2025 70 Jahre alt. Willkommen bei der School of Rock mit Christian Thiaben. Heutige Sendung geht um die Band The Jam, die von 1977 bis 1982 eine der wichtigsten und erfolgreichsten Gruppen Englands war. Eine Gruppe, die im Punk-Fahrwasser bekannt wurde, aber eigentlich außer einer gewissen angriffslustigen Musikalität und der Anti-Haltung zu den Rock-Klischees der 70er Jahre wenig mit Punk zu tun hatte. Später würde man New Wave zu einer ganzen Reihe von Bands sagen, die zwar Punk-Zeitgenossen waren, aber nicht nach Punk klangen. Aber selbst das greift bei The Jam nur so halb. The Jam sind die Band, mit der Paul Weller in England zum Weltstar wurde und in der restlichen Welt zum Kulthelden. In der School of Rock geht es heute zwar deswegen um The Jam, weil sich derzeit die Veröffentlichung ihres ersten Albums zum 40. Mal jährt. Aber bei The Jam geht es eigentlich immer vor allem um ihre Singles, von denen die Band alle 18 in die englischen Top 40 bringen konnte. 4 Singles schafften es in England dann auch auf die Nummer 1. Eine davon war diese hier. Called Malice, Vorbote des 6. und letzten The Jam-Albums The Gift, erschienen im Januar 1982 und damals direkt auf die erste Platzierung der britischen Charts eingestiegen. The Jam waren zu diesem Zeitpunkt einer der größten, wenn nicht der größte Pop-Act Englands und A Town Called Malice ist vermutlich ihr bis heute bekanntestes Stück, dank des zeitlos eingängigen Motown-Beats und der unzähligen Lizenzen für Spiele, Spielfilme, Fernsehserien und so weiter. Dabei steht A Town Called Malice eigentlich nicht für den typischen Sound von The Jam, denn The Jam, das war ein Trio und als solches eines der erfolgreichsten der Musikgeschichte. Paul Weller an der Gitarre und meistens an den Vocals, Bruce Foxton am Bass und gelegentlich am Mikro und Rick Buckler an den Drums haben Musikgeschichte geschrieben. Angefangen mit der ersten Single der Band In the City, erschienen Ende April 1977. Fool. I won't say, I won't. Vom gleichnamigen Album, das The Jam am 20. Mai 1977 herausbrachten. Die Platte war in nur 11 Tagen eingespielt worden und stellte die Band quasi so dar, wie sie auf der Bühne standen. Der 18-jährige Paul Weller und seine beiden 21-jährigen Mitmusiker waren bereits ein Name in der Londoner Live-Szene. Dank des Managements durch Pauls Vater John Weller waren The Jam eigentlich ein Projekt, das Weller als Schulband mit einem Freund bereits 1972 im Alter von 14 Jahren gegründet hatte, eine der gehypten Bands der frühen Punktage geworden. Damals musste scheinbar jeder englische A&R-Manager einen Punk-affiliierten Act im Rooster haben. Nachdem The Clash ihm eine kalte Schulter gezeigt hatten, nahm Chris Perry von Polydor, also The Jam, unter Vertrag. Die waren zwar eigentlich gar keine richtige Punkband und wurden von der incestuösen Clique um die Sex Pistols und The Clash bald als Revivalisten abgetan, aber sie waren jung, aggressiv und kompromisslos. Und sie kamen gut an. Mit ihrer ersten Single schafften The Jam es auf Anhieb in die Top 40 und wurden der erste Punk-assoziierte Act, der bei Top of the Pops auftrat im April 1977. Ihre zweite Single aus dem Juli des Jahres kam bereits auf Platz 13 der Charts. Hier ist sie, All Around the World. All Around the World, eine der vielen Nicht-Album-Singles, die die Karriere von The Jam ebenso kennzeichnen wie ihre Langspielveröffentlichung. The Jam kam aus Woking, einer Pendlerkommune im Speckgürtel Londons. Klassisches Vorstadtmilieu, inklusive stereotyper Reihenhausmonotonie. Paul Weller wächst als Fan der Beatles, von The Who und den Small Faces auf und beginnt mit 14 regelmäßig mit seiner Band aufzutreten. Man spielt Coverversionen von Lennon und McCartney und eigene Stücke. Irgendwann, so Weller, sei ihm die Mod-Kultur begegnet, eine Jugendkultur, die in den 70er Jahren schon fast vergessen schien. Und da habe er gewusst, was seine Bestimmung sei. Mit The Jam wurde Weller zum Mod-Father eines neuen Zeitalters der urbritischen Subkultur. This is a mob world. This is the mob world. What kind of fool do you think I am? You think I know nothing of a modern world? All my life has been the same. I've learned to live by hate and pain. It's my inspiration drive. The Modern World von The Jam erschien im Oktober 1977 und quasi das Titelstück des zweiten Albums von The Jam, das nur 6 Monate nach dem Debüt erschien. Es ging schnell damals und The Jam waren heiß gehandelt. Mit The Clash gingen sie auf die legendäre White Riot Tour, auf der auch The Slits, die Subway Sect und die Buzzcocks auftraten. Doch die Kooperation mit den Punk-Kollegen ging nicht lange gut. Man teilte zwar die Ablehnung des Hippietums und eine gewisse Aggression, aber im Gegensatz zu den Bilderstürmer-Typen aus dem Pistols- und Clash-Lager, die immer auch etwas Künstlerisches, Künstliches, Modisches darstellten, waren Weller und Co. eher das poetisch-intellektuelle Sprachrohr einer Working-Class-Jugend, die weniger am Außenseiterkult des Punk interessiert waren als an einer eigenen Identität, mit der sie in ihrem Alltag bestehen konnten. Die Mod-Revival-Bewegung bot genau diesen Weg. Während die parallel aus denselben Wurzeln gespeiste Two-Tone-Szene um die Ska-Band The Specials und deren Leader Jerry Demers für eine progressive Avantgarde dieses Gedanken stand, waren The Jam die bodenständige und populäre Variante. Mit diesem letztendlich doch sehr britischen Zuschnitt waren sie allerdings nicht so sehr geeignet für den Export. Eine US-Tournee im Vorprogramm der Band Blue Oyster Cult Anfang 1978 verläuft eher frustrierend. Und zurück in England ereilt Weller eine Art Schreibblockade. Er liefert seinem Produzententeam aus A&R-Mann Chris Perry und dem Produzenten Vic Coppersmith Heaven eine Sammlung von Stücken für Album Nummer 3, die diese rundheraus ablehnen. Weller geht nach Hause, zieht sich zurück und kommt einige Wochen später mit einem ganz neuen Satz Stücke zurück, die ihn als Songwriter und seine Band The Jam endgültig als das große neue Ding platzieren würden. All Mod Cons heißt das dritte Album von The Jam, für einen Teil der Fans eins ihrer wichtigsten. Es erscheint im November 1978. Vorab gibt's zwei Singles, einmal die Kings-Cover-Version David Watts und dann Down in the Tube Station at Midnight, ein Song aus der Sicht des Opfers eines Überfalls durch Faschoschläger. Take them home to the ones that they love and who love them forever. The grey 30 steps repeat my own and reflect my thoughts, cold and uninviting, partially naked, so far toffee wrappers and the smallest papers. Mr. Jones got run down, headlines of death and soul, they tell off to change. I pull out the queen, smiling, beguiling. I put in the money and pull out a plum behind me. Whispers in the shadows, gruff blazing voices, hating, waiting. Hey boy, they shout, have you got any money? And I say, I've only took money and I take away curry. I'm on the way home to my wife. She's been lining up the cutlery and now she's expecting me. Polishing her glasses and pulling out the cork. I'm down in a juice station at midnight. I first felt a fist and then a kick. I could now smell their breath. The smell of pubs and wormwood scrubs and too many right-wing meetings. My life swam around me, it took a look and drowned me in its own existence. The smell of brown leather, even in eating with the weather. Fill my eyes, his nose, I'm not a blood till my senses could see it, speaking in longer. I'm down in a juice station of midnight. Have a way day, a cheap holiday. Young, eine Nicht-Album-Single von The Jam aus dem August 1978. Auf der B-Seite dieser Single befindet sich ein Stück aus der Feder von The Jam-Bassist Bruce Foxton. Der hatte nur wenig Chancen gegen Credits des übermächtigen Paul Weller anzugehen, aber immerhin ein paar Stücke aus seiner Feder finden sich im The Jam-Katalog und das folgende ist vermutlich sein Bestes. Es würde sich in einem Arrangement für Streicher auch auf dem vierten Album von The Jam finden, aber im August 1978 gab es die Geschichte vom kleinen Angestellten Smithers Jones erstmal in der live-tauglichen Gitarrenversion. Here we go again, it's Monday at last. He's heading for the Waterloo line to catch the alien bastards who's been dead on time. Hope it isn't late, got to be there by nine. Pinstripe suit, clean shirt and tie. Stops up at the corner shop to buy the times. See you alone. I hope it's the promotion you've been looking for. Smithers Jones, wie gesagt, mit Streichern statt Gitarren, fand sich im November 1979 auf dem vierten Album von The Jam, Setting Suns, einer Platte, die The Jam in der Kritik als eine der wichtigsten Bands der Stunde etablierte. Nicht nur in den Charts kommen The Jam mit ihrem Album also auf Platz 4. Nach den Alben Fear of Music von den Talking Heads, der Metalbox vom Sex Pistols Nachfolgeprojekt Public Image Limited und dem Joy Division Debüt Unknown Pleasures landet Setting Suns auf Platz 4 der Alben des Jahres 1979 im NME, der einflussreichen wöchentlichen Musikzeitung New Musical Express, und ist damit noch vor Platten wie London Calling von The Clash, Entertainment von Gang of Four oder dem Debüt der Specials zu finden. The Jam haben mit Eton Rifles dazu ihren ersten Top-Ten-Hit. Ein Song über den hoffnungslosen Kampf gegen die übermächtige Upper Class im englischen Gesellschaftskonstrukt. Der Song kommt als Single auf Nummer 3. Im Gegensatz zur Revolutionslyrik des Punk zeigt sich Weller hier als Realist, der das ungerechte Machtverhältnis der Gesellschaft auch nicht glaubt, ändern zu können. Shots have been gone, so I guess a tie and a crest. Commons in your brand new shoes, composed a revolutionary symphony that went to bed with a charming young thing. Von The Jam aus dem Jahr 1979. Vor einigen Jahren outete sich der in der hier besungenen elitären Privatschule Eton erzogene Ex-Premier David Cameron als Fan des Songs. um gleich postwendend über die Presse Paul Wellers Frage einzufangen, welchen Teil des Songs über einen Klassenkampf auf verlorenem Posten angesichts tradierter Privilegien der konservative Politiker nicht verstanden habe. The Jam und Politik sind eine komplizierte Angelegenheit. Im Mai 1977 hatte Weller seine Punk-Zeitgenossen bewusst mit der Aussage vor den Kopf gestoßen, bei der nächsten Wahl die Tories wählen zu wollen. Und zum Outfit der Neomods gehörte natürlich auch immer das patriotische Symbol des Union Jack, der Flagge, ein Bekenntnis, das im Gegensatz zur Anarcho-Gestenkultur des Punk stand. Andererseits ist Weller als Sohn eines Taxifahrers und einer Krankenschwester sicherlich weitaus näher an den Working Class und klassischen proletarischen Verhältnissen aufgewachsen als die meisten Punk-Pioniere der frühen Jahre. Im Mai 1979 hatte Maggie Thatcher für die nächsten 11 Jahre das Amt der Premierministerin in England übernommen. Und Weller zählte sicherlich nicht zu ihren Unterstützern. Die erste Nummer-1-Single von The Jam wird im März 1980 Going Underground, ein Song, der als Reaktion auf die polarisierende Rhetorik und säbelrassende Diplomatie der Eisernen Lady gelesen werden kann. Die Single geht direkt auf die Nummer 1, ein unerhörter Erfolg, den in dieser Zeit nicht mal Mega-Pop-Acts wie ABBA, Elton John oder Rod Stewart schaffen. Und das von einer Band, die dem New Wave und Punk-Lager zugerechnet wird. I'm so happy, I can see the same things happening here today. A show of strength with your boys' brigade. And I'm so happy and you're so kind. You want more money, of course I don't mind. To buy nuclear textbooks for atomic crimes. And the public gets what the public wants. But I want nothing, society's got. I'm going underground. Some pleasure out to hate me. I've been enough already on my fate. People might need some tension to relax me. I'm too busy dodging between the facts. You see, here's what you get. You've made your bed, you better lie in it. You choose your leaders and place your trust. As their lies wash you down and their promises rust. You'll see killing machines with paper rockets and guns. And the public wants what the public gets. But I don't give what the society wants. I'm going underground. Going Underground, am 14. März 1980 als Double-A-Side-Single mit dem Titel Dreams of Children veröffentlicht und eben direkt auf die Nummer 1 der Charts eingestiegen. Aufgrund des Erfolgs von Going Underground veröffentlicht die Polydor alle 9 vorherigen Singles von The Jam noch einmal neu und 6 davon erreichen die Charts. Ein Rekord, den vorher nur die Beatles geschafft hatten. The Jam sind auf dem Höhepunkt angekommen und werden für die kommenden 2 Jahre der vermutlich größte Act Englands sein. Auch die nächste Single kommt kurz nach dem Release im August 1980 auf die Nummer 1 der Charts und ist der erste Vorbote des 5. The Jam-Albums Sound Effects, das im November erscheinen wird und immerhin Platz 2 der Albumcharts belegt. The Jam, das frech den Basslauf von Taxman von den Beatles zitiert und mit den Bläsern bereits die Vorboten im Sound dabei hat für die Schlussphase von The Jam. Ein Teil der vielleicht nachhaltigsten Karrierephase der Band, denn wenn auch nach den beiden Nummer 1 Singles Going Underground und Start die nächste Single That's Entertainment seinerzeit nur für Platz 21 der Charts gut war, dürfte dieser Titel heute eines der bekanntesten Stücke Wellers geworden sein. Eine poetische Miniatur, die das Leben der Working Class in England in allerlei profanen Facetten einfängt, mit dem lakonischen Refrain That's Entertainment. Weller als genialer Lyriker, der es schafft, Arbeiterklasse-Wirklichkeit zu Kunst zu verdichten. Nicht schlecht für jemanden, der in seinem eigenen Leben niemals seine Karte in eine Stechuhr stecken musste. Later. solitude, getting a cabin, traveling on buses, with no graffiti about slash it up there. That's Nach dem Album Sound Effects von 1980 beenden The Jam die Zusammenarbeit mit dem langjährigen Produzenten Vic Coppersmith Heaven und arbeiten fortan mit Peter Wilson, mit dem Weller auch bei The Style Council weiterarbeiten würde. Nach einer ersten gemeinsamen Arbeit, der eher düsteren Single Funeral Pyre, entsteht mit Absolute Beginners ein erster Track, der das Ende des Trios The Jam andeutet. Bläsersätze ergänzen den Sound der Band und die Präsenz der Rhythmusgruppe tritt deutlich in den Hintergrund. Produzenten Peter Wilson nehmen The Jam ihr sechstes und letztes Album The Gift auf. Im März 1982 würde das Album dann kurz nach Veröffentlichung endlich auch den ersten Platz der Albumcharts erklimmen. Die Platte zeigt The Jam von bisher unerhörter Seite. Weniger The Who im Blut als vielmehr Northern Soul. Vorbote des Albums wird die eingangs dieser Sendung gehörte Single A Town Called Malice, die seinerzeit als Doppel-A-Seite mit dem Titel Precious veröffentlicht wird und bereits im Februar 1982 die englischen Charts anführt. Musik. Byte FM. And your wedding bells, you lit the picture of contented new well. But from the onlooking fool who believed your lies, I wish this grave would open up and swallow me alive. The bitterest pill is hard to swallow. The love I kept, as you said, covered mocking shadows. Yeah, yeah. The wheel of fortune broke, it fell to me. I took your scars to change my misery. The vacant spot shall be hard to get place. Now watch smoke leave my lips and Bitterest pill I ever had to swallow. Diese bezeichnende Single, die vorletzte von The Jam, war dann nochmal eine Nummer 2 im September 1982. Mit seiner Entscheidung, The Jam auf dem Höhepunkt ihres Erfolgs zu beenden, hat Paul Weller zwar seine Bandkollegen kalt im Regen stehen lassen, denn beide sollten fortan nicht mehr viel Erfolg haben, doch für die Legende der Band war das natürlich genau das Richtige. The Jam. Byte FM. In eigener Sache. Hi, ihr habt noch nie Teenager im Radio gehört? Dann wird's höchste Zeit. Faulheit eben unser Thema. Bist du faul? Ich würde nicht sagen, ich bin faul, aber ich chill gerne. Und was macht man dann beim Chillen? Also ich höre zum Beispiel Musik. Das ist Teenage Kicks, eines von über 100 individuellen Formaten hier auf Byte FM. Könnt ihr alle 2 Wochen bei uns im Programm hören oder wann ihr wollt. Für gerade mal 60 Euro könnt ihr nämlich 1 Jahr lang unser Archiv nutzen. Unterstützt damit unsere Arbeit und erfahrt vielleicht auch mal, was so abseits des Schulhofs abgeht.